aggressive Waffe. Ich ging hin. Ich war da. Niemand öffnete. Ich war da. Doch niemand öffnete. So dachte ich. Das war geschehen. Ich wollte nicht gehen. Ich konnte nicht gehen. Später dann. Die Tür war geöffnet. Sie lag da. Ich wollte zu ihr. Doch es war zu spät. Es war zu spät. Viel zu spät. Ich war zu spät. Ich wollte doch zu ihr. Ich kam zu spät. Viel zu spät.